Tages kamst du heim zu mir und bald schon kam noch ein kleiner Bruder für uns zwei. Auch wenn ihr viel Unsinn macht, bleibt ihr doch stets meine kleinen Brüder, denn ihr seid jünger, keine Mädchen. Und verwandt macht ihr manchmal auch ganz schönen Lärm, bleibt ihr doch stets meine